Lies jetzt die Aufgabe 5. Aufgabe 5. Hallo Claudia, hier ist Barbara. Heute Abend ist doch die Party von Holger und ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Soll ich ein Kleid anziehen oder lieber Jeans mit einer Bluse? Vielleicht ziehe ich einen Rock mit einer Bluse an. Warte, ich hab's. Ich ziehe das schwarze Kleid an. Bitte ruf mich an und sag mir, wie du das findest. Danke. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo Claudia, hier ist Barbara. Heute Abend ist doch die Party von Holger und ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Soll ich ein Kleid anziehen oder lieber Jeans mit einer Bluse? Vielleicht ziehe ich einen Rock mit einer Bluse an. Warte, ich hab's. Ich ziehe das schwarze Kleid an. Bitte ruf mich an und sag mir, wie du das findest. Danke. Ende von Teil 1.